Und der Hai fängt mehr als 1000 Bilder. Hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie geht es Ihnen? Gut? Das freut uns aber sehr. Das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Studienjahr 2008-2009 haben wir alle praktisch hinter uns. Der Sommer steht vor der Tür und darauf freuen wir uns schon. Es bleibt lediglich den Endspurt. Lehrer müssen Prüfungen vorbereiten, Schüler für sie lernen und sie schreiben. Diejenigen, für die deutsche Sprache und Kultur Neuland waren, haben feststellen können, was für Fortschritte sie in den letzten Monaten gemacht haben. Messer in der Brust. Schwüles Wetter haben wir in Albacete, welches uns das Leben ein bisschen schwer macht und nachdenklich stimmt. In ein paar Monaten werden wir uns alle in den Klassenräumen froh und munter und vielleicht auch ein bisschen gebräunt wieder treffen. Dein Greis in der Menge, Mackie-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß. Im Folgenden werden wir uns einen musikalischen Leckerbissen gönnen. Geeignet auch, um richtig zu tanzen. Es beinhaltet auch schöne Wörter auf Französisch und auf einer afrikanischen Sprache, wie es sich einer Sprachschule gehört. In Zeit, dass sich was dreht, FIFA-WM-Hymne 2006, von dem engagierten deutschen Liedermacher Herbert Grönemeyer und Amadou und Mariam aus Mali gesungen, wird uns eigentlich nicht nur von einem drehenden Fußball gesprochen. Nein, metaphorisch wird uns eigentlich Mut gemacht, unseren Träumen freien Lauf zu lassen. Jeder von uns sollte auch dazu beitragen, dass sich diese in vielen Fällen ungerechte Welt in eine friedliche, positive Richtung bewegt. Darüber spricht auch dieses Lied. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben. Du fühlst, du träumst. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald und alles Gute. Du Wer sich jetzt nicht regt, wird ewig warten. Es gibt keine Wahl und kein zweites Mal. Die Zeit bereit, nicht zu vertagen. Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst. Was dreht? Was dreht? Zeig, dass ich was dreht. Was dreht? Was dreht? Zeig, dass ich was dreht. Na, hallo schon wieder. Es fällt uns ja schwer, definitiv Abschied von unseren Hörern zu nehmen. Von daher hier noch ein bisschen mehr Musik. Jetzt ein anderes gute Laune Stück Musik mit einer schönen Botschaft. Wir sind alle gleich auf dieser Erde und sollten Solidarität zeigen. Wir sind alle vom selben Stern. Ich und ich singen das, die ja wie wir sind. Steh auf, zieh dich an. Jetzt sind andere Geister dran. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Fenster auf, Musik ganz laut. Das letzte Eis ist aufgetaut. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Nicht zerbrochen, wir sind ganz. Du bist vom selben Stern. Ich kann deinen Herzschlag hören. Du bist vom selben Stern. Wie ich. Weil dich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst. Weil du dasselbe denkst. Heb mal ab, tanz durch die Straßen, tanz durch die Stadt. Ich nehm den Schmerz von dir.